Fußabdrücke im Sand. Gibt es noch andere Beweise, die uns helfen könnten, die Steinzeitfamilien zu begreifen? Der schlaue Rattenarchäologe, der in ferner Zukunft deine Familie unter die Lupe nimmt, könnte sich zum Beispiel euer Auto oder eure Fahrräder ansehen. Nehmen wir einmal an, bei euren Nachbarn findet er einen Zweisitzer-Cabrio und bei euch vier Fahrräder. Daraus würde er wahrscheinlich schließen, dass ihr eine vierköpfige Familie wart und eure Nachbarn ein kinderloses Paar. Dummerweise kannte man in der Steinzeit noch keine Fahrzeuge. Man ging zu Fuß. Und tatsächlich haben uns die Steinzeitfußgänger ein paar Fußspuren hinterlassen. Klingt verrückt, findest du? Ausgerechnet Fußabdrücke? Du hast recht. Fußabdrücke sind normalerweise das Erste, was verschwindet. Vor allem am Strand. Und trotzdem haben Archäologen in Le Rosel an der französischen Atlantikküste 257 Fußabdrücke entdeckt. Hinterlassen von Menschen, die vor 80.000 Jahren über eine Sanddüne gelaufen sind. Zum Glück hat sich der Sand verhärtet und ist versteinert. So hat er die Spuren für immer festgehalten. Sie stammen übrigens nicht von Sapiens, sondern von Neandertalern. Durch sorgfältige Untersuchungen jedes einzelnen Abdrucks fanden die Archäologen sogar heraus, dass es sich um eine Zwölfergruppe gehandelt haben muss, die meisten davon Kinder oder Jugendliche. Auch ein Kleinkind war dabei. Und das verrät uns ein wichtiges Detail über Neandertalerfamilien. Oder zumindest über diese spezielle Gruppe. Es zeigt nämlich, dass sie nicht alleine lebten wie die Orang-Utans und auch nicht in Kleinfamilien wie die Gibbons. Sehr viel mehr kann man über die Strandspaziergänger von vor 80.000 Jahren allerdings nicht sagen. Hatten die Kinder alle denselben Vater? Lebten sie zusammen in einer Hütte? Oder war es doch nur eine Freundesklicke, die jedes Jahr zusammen Silvester am Strand feierte? Wieder können wir nur raten. Deshalb brauchen wir noch mehr Beweise. Stell dir wieder den künftigen Rattenarchäologen vor, der deine Familie erforscht. Was würde er sich als nächstes anschauen? Richtig, eure Möbel und euren Hausrat. Er würde zum Beispiel zählen, wie viele Stühle, Betten und Computer in eurer Wohnung herumstehen. Nur leider besaßen die Steinzeitmenschen kaum etwas, und das wissen wir ausnahmsweise mal ganz sicher. Egal wie das Zusammenleben unserer Vorfahren aussah, sie schafften es, fast ohne Besitz auszukommen. Bei heutigen Familien dagegen sammeln sich über die Jahre Tausende von Dingen an. Denk nur an all das Zeug, das dich selbstständig umgibt. Nicht bloß die großen Sachen wie Schreibtischstuhl und Computer, sondern auch all die Müsli-Kartons, Süßigkeitenpackungen und Klopapierrollen, die ihr regelmäßig kauft. Die Tüten, in denen ihr die Einkäufe nach Hause tragt. Das Besteck und das Geschirr, von dem ihr esst. All die Spielsachen, die du schon hattest. Bälle, Kartenspiele und Playstation. Wir denken meist gar nicht darüber nach, welche Unmengen an Zeug wir so anhäufen, bis wir irgendwann mal umziehen. Dann stellen wir plötzlich fest, dass wir verdammt viele Umzugskartons brauchen und vielleicht sogar Möbelpacker und einen riesigen Möbelwagen. Unsere Steinzeitvorfahren hatten Erfahrung mit dem Umziehen. Sie sind nie sehr lange an einem Ort geblieben. Und weil sie weder Pferde noch Karren hatten, mussten sie alles auf dem Rücken tragen. Aus diesem Grund haben sie ihren Hausrat klein gehalten. Statt Geschirr und Besteck mit sich herumzuschleppen, aßen sie lieber mit den Händen. Und wenn sie mal etwas schneiden mussten, schnappten sie sich einen Stein und machten einfach ein Messer daraus. Doch ein paar Dinge besaßen sie schon. Kleidung aus Tierhäuten und Federn zum Beispiel und Speere und Keulen aus Holz. Dummerweise sind diese Dinge genauso schnell verrottet wie ihre Hütten aus Ästen und Gräsern. Das Einzige, was die Zeit überdauert hat, sind Knochen, Zähne und natürlich Steine. Steine verrotten überhaupt nicht, selbst nach Millionen von Jahren nicht.